Auf den ersten Blick waren Schirillos Aussichten, seine missliche Lage zu überleben, alles andere als rosig. Die Democrazia Cristiana hatte sich offiziell einer Politik verschrieben, die keinerlei Verhandlungen mit politischen Geiselnehmern vorsah. Dieselbe Politik hatte sie verfolgt, als der Parteisekretär Aldo Moro 1978 entführt worden war. Moro war gestorben, wie viele andere Opfer. Am 9. Juli 1981 hieß es in einer weiteren Mitteilung der Roten Brigaden, dass das Volkstribunal zu dem einzig möglichen gerechten Schluss gekommen sei. Gegen Cirillo das Todesurteil zu verhängen, sei unter diesen Umständen der erhabenste Akt der Menschlichkeit. Sein Schicksal schien besiegelt. Im Morgengrauen des 24. Juli 1981 wurde Cirillo aber auf freien Fuß gesetzt und die Terroristen ließen verlauten, sie hätten 1.450.000 Lire, 2011 1,9 Millionen Euro Lösegeld erhalten. Der Innenminister wies die Mutmaßung entrüstet von sich, dass Cirillo gegen Geld ausgelöst worden sei, behauptete stattdessen, er sei ohne jede Verhandlung freigekommen und ohne Zugeständnis des Staates an die bewaffnete Bande, die ihn erpresst hatte. Es würde weitere 12 Jahre dauern, bis Italien schließlich erfuhr, wie falsch dieses Dementi war. Während Cirillos Gefangenschaft hatten staatliche Organe nicht nur mit den Roten Brigaden, sondern auch mit Raffaele Cutolos Nuova Camorra Organizzata Verhandlungen geführt. Die Cirillo-Affäre machte deutlich, wie tief der italienische Staat im Laufe der 1980er Jahre gesunken war. Staatsorgane nahmen die guten Dienste der größten kriminellen Organisation im Land in Anspruch, um mit linksextremen Terroristen zu verhandeln. Was hatte der Professor zu gewinnen, indem er zu Cirillos Freilassung beitrug? Auf jeden Fall die Möglichkeit, sich vor seinesgleichen groß zu tun. Er war für die Behörden von Bedeutung, saß gleichsam am Kopfende des Tisches, ganz egal, welches Abkommen letztendlich zu Cirillos Befreiung geführt hatte. Doch erhielt er noch etwas anderes? Und die Roten Brigaden? Bekamen sie von ihm mehr als nur Geld? Einige Brigatisti behaupteten, Cutolo habe ihnen nützliche Informationen zu potenziellen Zielpersonen gegeben. Es gibt Fakten, die diese Behauptung stützen. Am 15. Juli 1982 erschossen die Roten Brigaden den Polizeikommandanten Antonio Ammaturo und seinen Fahrer Pasquale Paola. Ammaturo war ein gemeinsamer Feind der Roten Brigaden und der NCO. Er hatte gegen Linksterroristen ermittelt. Und sobald er nach Neapel versetzt worden war, hatte er die Frechheit besessen, im Palazzo des Professors in Ottaviano eine Razzia zu veranstalten. Das hatte noch kein Polizist vor ihm gewagt. Kurz vor seinem Tod hatte Ammaturo seine Nase gar in die Cirillo-Affäre gesteckt. Das wahrscheinlichste Szenario ist wohl, dass eine linksextreme Terrorzelle im Auftrag der NCO 2 tüchtige Polizisten tötete. Einem Camorrista zufolge verwandelte der Professor seine Vermittlerdienste in der Cirillo-Entführung auch in eine Serie von Gefälligkeiten, die seine Macht innerhalb des Gefängnissystems weiter stärkte. Daher vielleicht die Tatsache, dass am 27. Oktober 1981 das Berufungsgericht in Neapel zu dem Urteil kam, dass Cutolo halb geisteskrank sei und daher eine nachsichtigere Behandlung verdient habe. Doch der größte Posten auf der Einkaufsliste des Professors war ein Stück vom Wiederaufbaukuchen nach dem Erdbeben. Es sei ausdrücklich betont, dass die Ermittlungen keine eindeutigen Beweise für einen solchen Tauschhandel zutage förderten. Dennoch kamen die Gerichte zu dem Urteil, dass man Unternehmern, die der NCO nahestanden, darunter der Sohn des Professors, Roberto, in der Tat Aufträge im Wert von 67 Milliarden Lire, 2011 129 Millionen Euro zuerkannt hatte, damit sie in der Gegend um Avellino Fertighäuser errichteten. Am 18. März 1982, 11 Monate nach der Entführung Cirillos, als die Geheimnisse, die sie umgaben, noch ungelöst waren, veröffentlichte die Tageszeitung der italienischen kommunistischen Partei L'Unità ein Dokument, angeblich aus dem Innenministerium, das sämtliche Details zu den Verhandlungen enthielt, die zu Cirillos Freilassung geführt hatten. Das Schreiben erwies sich als Fälschung und kostete den Redakteur den Job. Doch viele der darin enthaltenen Details waren echt. Echt genug, um offizielle Ermittlungen nach sich zu ziehen. Wir wissen heute, dass der Urheber der Fälschung sehr wahrscheinlich der Professor war, der auf diese Weise seinem Unmut darüber Ausdruck verlieh, für seine Hilfe in der Cirillo-Entführung nicht ausreichend entlohnt worden zu sein. Der Schuss sollte fürchterlich nach hinten losgehen. Der Staatspräsident, entrüstet über die Geschichten von Kutulos Luxusleben hinter Gittern, die allmählich nach außen drangen, sorgte dafür, dass der Gangster auf die abstoßende Gefängnisinsel Asinada verlegt wurde. Von nun an wäre es ihm unmöglich, mit den übrigen Mitgliedern der NCO zu kommunizieren. Der Professor hatte sich übernommen. Die Nuova Familia war jetzt fest entschlossen, ihn zu bestrafen und so seine politischen Freunde auf ihre Seite zu ziehen. Die NCO löste sich allmählich auf. Führungslos wurden Kutulos ehrgeizige junge Gefolgsleute von den gut organisierten Killerschwadronen der Nuova Familia abgeschlachtet.